Eine andere berühmte Kultstätte Roms, nämlich die Laterankirche, wollen wir uns gleich auch einmal in den Quellenschilderungen vorführen lassen. Da ist ein Ereignis aus dem Jahre 1370, als Urban V. in Rom weilte, bemerkenswert. Nicht lange nach seiner Ankunft in Rom hatte er, Urban, die Häupter der Apostel Petrus und Paul aus dem Versteck, in welchem man sie während der sarazenischen Überfälle geborgen, hervornehmen lassen. Er selbst und der Kardinal Capoccio hatten von der Loggia der Laterankirche dem Volk die Reliquien gezeigt. Seite 957. Auch diesmal verfällt der Leser ins Nachsinnen, denn auch vom Lateran hat er bereits etwas gehört. Richtig, im Jahre 1360 hatte ja den Lateran ein neuer Brand verschlungen. Trotzdem zeigt nun 1370 Urban dem Volke von der Loggia der Laterankirche jene Reliquien. Nun ja, melden sich die Geschichtsschreiber, wir haben amtliche Belege, dass Urban Restaurationsarbeiten im Lateran anordnete. Dann müssen jedoch die Restaurationsarbeiten mit unglaublicher Schlampigkeit ausgeführt worden sein, dann muss Urban, wenn nicht Potemkinsche Dörfer, so doch Potemkinsche Wände und Dächer aufrichten lassen. Die ganze Pappherrlichkeit hielt nur etwa ein Jahrzehnt. Um 1375 fanden nämlich, wie uns bekannt ist, die Kühe bereits wieder Weidegelegenheit, sowohl in der Peter- als auch in der Laterankirche. Doch wollen wir die anderen Quellenseiten noch etwas mehr zu Worte kommen lassen. Wir wollen noch einige der glanzvollen Schilderungen aus dem wogenden Leben der zahlreichen Bürgerschaft Roms hierher setzen. Von rauschenden Festen, vom Fasching und von Stiergefechten in der reich bevölkerten ewigen Stadt jener rätselvollen Tage soll die Rede sein. So fand zum Beispiel in der Welthauptstadt im Jahre 1332 ein glänzendes Stiergefecht statt, wie die Quellen zu vermelden wissen, Seite 812. Ich will aber den Leser nicht verhehlen, dass Raymond zu diesem schönen Berichte zu erinnern hat, dass ein solches Stiergefecht stattgefunden habe, mag sein, dass die Details der Beschreibung wahr sind, ist sehr zu bezweifeln. In den Namen der Individuen der bekannteren Familien, die am Feste teilgenommen haben sollen, herrscht große Konfusion, so dass die Einzelheiten leicht Erfindungen des in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur Zeit der Fälschungsaktion lebenden Autoren sein dürften. Seite 1207. Und arme Schlucker sollen damals die Römer gewesen sein? Die Geschichtsschreiber Roms haben uns das vorher zwar einmal bestimmt versichert, wie sich der Leser erinnern wird, aber plötzlich haben sie in ihren Quellen ganz etwas anderes darüber gefunden. Arme Schlucker wären die Römer gewesen? Aber ich bitte Sie, kein Gedanke daran! Beispielsweise ging es im Jahre 1372 zur Faschingszeit in Rom hoch her. Als die letzten Faschingstage gekommen waren, wurden die Vorbereitungen zum üblichen Stiergefecht getroffen. Jeder ließ einen geschmückten Ochsen von Konstablern führen und man sammelte Esswaren ein. Da sah man ganze Reihen Körbe mit Schinken, Bologneser Würsten, Pferdekäse, Backwerk, Früchten und Krügen guten Weines. Am Faschingssonntag bewegte sich der festliche Zug vom Kapitol nach dem Testatio. Zuerst kamen die Zünfte, jede mit ihren eigenen Bannern, und 32.000 gut gekleidete Personen, dann 13 Triumphwagen, einer für jede Region. Seite 998. Das klingt nicht nach bettelhafter Armut in Rom. Es ist nur verdächtig, dass Raymond auch hinsichtlich dieser glanzvollen Schilderung etwas von Zweifeln in Betreff ihrer Glaubwürdigkeit verlauten lassen muss. Und nun einen Beweis aus den Quellen, wie sehr auch das kirchliche Leben im damaligen Rom pulsiert hat. Der päpstliche Hof war ferne, aber Papsttum und Kardinalat mussten Rom im Auge behalten. Es gibt ein Verzeichnis der römischen Kirchen, Klöster, Hospize, Kapellen und des dazugehörigen Klerus aus der avignonesischen Zeit. Es zählt 5 Patriarchalkirchen auf, außer der lateranischen, 27 Kardinalstitel, 18 Kardinalsdiakonien, 28 Mönchs- und Religiosenklöster, 18 Nonnenklöster, 25 Hospize, 11 Papstkapellen, 21 Kollegiatkapellen, 252 Pfarrkirchen mit einem oder zwei Klerikern, von denen jedoch 24 ohne Personal, 11 ganz zerstört, viele an Wänden und Dächern in schadhaften Zustande waren. Seite 994. 28 Mönchs- und 18 Nonnenklöster, 252 Pfarrkirchen, davon einige allerdings ganz zerstört und viele in schadhaftem Zustande. Welch gewaltiges Leben muss doch damals in der Welthauptstadt gebrandet haben. Das ist also Roms andere, nämlich die Glanzseite. So haben wir nun also das Rom des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, wie es dem gewissenhaften Historiker gebührt, von hinten und vorn, eben von den bewussten zwei Seiten betrachtet. Dem Leser ist bei dieser Betrachtung etwas wirr im Kopfe geworden, was nun freilich kein Wunder ist. Zwei Seiten sind vorhanden, das lässt sich nicht leugnen. Zwei grundverschiedene Bilder zeigen uns die beiden Aufnahmeplatten. Kritisch betrachtet heißt das, die Quellen berichten uns über das Rom der avignonesischen Zeit absolut Widersprüchliches. Verzweifelt fragt man sich, wie sah es denn nun im damaligen Rom wirklich aus?